Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute hauen wir uns auf die Fresse. Weil heute reden wir über Fighting Games. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Geil und Blanka eingeladen. Hallo, Freunde, wie kämpft es sich so? Sonic Boom! Finish him! Okay, nicht ganz, aber netter Side-Charakter. Nein, es sind wie immer der Jürgen und der Markus. Hey, Freunde. Servus, hallo. Hi. Ah, Fighting Games. Da habe ich ehrlich gesagt mehr gespielt, als ich gedacht hätte, nachdem ich mir so eine Liste angeguckt habe. Was war euer erstes Fighting Game? Wisst ihr das noch? Street Fighter 2. Irgendein Street Fighter, ich weiß nur nicht welches. Ich glaube, meins war auch Street Fighter 2 fürs NES damals, fürs SNES. Das aber noch vor Turbo. Vor Turbo noch, ja, das doch, das. Also da, wo der, das, was deutlich langsamer war und wo du die Bosse noch nicht spielen konntest. Das weiß ich nicht mehr. Bei Turbo konntest du ja noch eben Sagat spielen und Balrog und Vega und eben Beißen. Fighting Games sind sehr beliebt, unglaublich beliebt. Es gibt Milliarden von Fighting Games. So richtig beliebt. Richtig beliebt. Wisst ihr eigentlich, was das allererste Fighting Game ist, was komplett verloren gegangen ist, weil es das Ding nicht mehr gibt? Das Ding ist von 1976 und heißt Heavyweight Champion oder Heavyweight Champ. Ist von Sega damals rausgebracht worden und es ist ein verlorenes Fighting Game. Das gibt's nicht mehr. Der Automat, der damals erschienen ist, der ist verschwunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Das ist eines der verlorenen Games. Interesting. Sehr interessant auf jeden Fall. Fighting Games, wie man schon sagt, die sind in Amerika sind solche Games in solchen Spielautomaten, in solchen Spielehallen aufgestellt worden, die es bei uns auch gab, aber bei uns keiner. Ja, in Japan auch. Keiner hingehen konnte. Bei uns konnte keiner hingehen, weil die Dinger ab 18 waren. Im galt ja als Gambling. Man sowas mal. Ich glaube, wenn du in Urlaub gefahren bist zu der Zeit, hast du bestimmt in irgendwelche Arcades gehen können. Ja, aber nur im Ausland. Kannst du auch heute noch. Aber nur im Ausland. Ja, ja. In Deutschland haben die keinen Fuß fassen können. Da gab es aber so schöne Dinge wie Street Fighter, wo du dann dein Geld reingeschmissen hast, oder Mortal Kombat, oder Ninja Gaiden zählt eigentlich nicht. Oder halt diese ganzen typischen Fighting Games, wo du halt dein Geld reingeschmissen hast und dann gefightet hast und wie nachdem King du of Fighters gewonnen hast oder verloren hast. King of Fighters gab's auch noch, richtig, ja. Fatal Fury zum Beispiel. Naja. Und die gab's halt dann alle große Kasten, wo man dann sein Geld rein sein ganzes verlieren Taschengeld konnte. Reingeballert hat, ja. Ganzes Taschengeld reinballern konnte, richtig. Fighting Games unterscheiden sich ja auch zwischen 2D, 2.5D und 3D. Mhm. Dann gibt's noch Weapon-Based, dann gibt's noch Tag Team. Ja, aber so richtig, also halt so richtig 3D gibt's nicht viele. Doch, schon. Das sind mehr die Dragon Ball Games eigentlich und die Narutos und die die Arena Fighter sind ja auch. Anime einfügen. Ja, das sind halt die Anime. Ja, aber es gibt auch diese Arena Fighters, die ja auch in der Arena, wo du auch die Kamera wenigstens zur Seite drehen kannst. Ja, oder hier DOA Power Stone damals oder solche Games, ja. Richtig, genau. Generell alles, was wenn man mit so, Anime zu tun hat. Wenn man so durch die ganzen Dinge durchgeht, The King of Fighters, die haben angefangen 94, die gehen bis 2011er Variante, das ist glaube ich King of Fighters 12. Nee, es läuft ja bis heute, 13. Das gibt es ja immer noch. 13? Gibt es nicht sogar neu sogar schon? Ich weiß es ja, gar ja, nicht. Ja, klar. Die auf jeden Fall, davon habe ich auch nur Sachen gesehen. Gespielt habe ich zwar mehr als ich dachte, aber auch irgendwie nur diese Markendinge. Nee, ich habe die immer auf irgendwelchen Sega Collections oder zu welchem Firma jetzt das immer gehört hat. Ich weiß es gerade nicht. Oder SNK? Ist es SNK, glaube ich. SNK, ja. Ja, aber dann habe ich es auf irgendeiner SNK Collection gespielt. Und wenn man denkt, dass man in Street Fighter gut ist, ist man in dem Spiel echt scheiße. Weil es steuert sich deutlich anspruchsvoller, aber auf eine gute Art. Jedes der SNK-Games steuert sich, oder jedes der anderen Fighting-Games steuert sich anders. Jedes Fighting-Game steuert sich anders. Ja, oder es gibt keine Fighting-Games, die sich gleich steuern. Showdown, ja, das hat sich auch komplett anders gespielt, ja, ja. Naja, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die, Könnte man sie die Fighting Games nennen, wenn du von rechts nach links läufst und die Leute, die du prügelst? Nee, eben nicht. Nee, das sind Side-Scroll-Beat'em-Ups. Das sind Side-Scroll-Beat'em-Ups, ja. Das ist ja der Fehler, das hast du, glaube ich, im letzten Cast gesagt, oder haben wir das off-Tape gesagt, dass es die Spielezeitschriften in Deutschland damals verkackt haben, weil die halt Beat'em-Ups, was ja eigentlich eben sowas wie, sag schon, jetzt fallen mir keine Namen ein. Hilf mir. Mighty Morphin Power Rangers The Movie zum Beispiel. Ja, Power Rangers zum Beispiel, aber es gibt ja noch viel bekanntere. Streets of Rage. Streets of Rage zum Beispiel. Solche Spiele wurden, sind ja Beat'em-Ups, aber die haben dann auch, wahrscheinlich weil es auch Kämpfen ist, haben dann eben auch Street Fighter Beat'em-Ups genannt und Mortal Kombat und so weiter und so fort. Was halt falsch ist, weil das Fighting-Games halt sind. Ja, wir verprügeln sich, also die bieten sich ab. Also sind ja, Beat'em-Ups, ganz genau. Es ist so, es kann sein, ja. Ja, es muss so zustande gekommen sein und irgendeine Zeitschrift muss es halt mal angefangen haben und dann wurde das einfach irgendwann knallhart so übernommen. Richtig. Habt ihr Mortal Kombat habt ihr bestimmt ein oder zweimal gespielt, schätze ich. Ja, klar. Gesuchtet. Natürlich gesuchtet? Immer erst ab dem Zeitpunkt, als ich auch 18 war. Nein, warst du nicht, du hast dir einfach aus der Videothek ausgeliehen, gibst du. Nein, ich hatte es zu Hause. Dein Dad hat gesagt, ja, habe ich die unzensierte Version, kein Problem. Ich habe es natürlich erst gespielt, als ich 18 war und bereit für die Finisher war und es richtig cool fand, wie die Finisher so richtig explizit werden. Es ist krass, wie damals so eine Kontroverse darüber ausgelöst wurde, wegen der Gewalt. Du, das ist jedes Mal, wenn irgendwie wie irgendeinem Videogame wieder ein neuer Grad der Gewalt erreicht wird, dann explodiert wieder irgendwo bei irgendeinem Haushalt explodiert irgendwas und dann geht's wieder los. Ja, das ist jedes Mal dasselbe. Die sogenannten Fatalities. Wer Mortal Kombat nicht kennt, wo zur Hölle lebt ihr? Ich bitte euch, es ist Mortal Kombat. Es gab da auch Filme dazu. Ja, es und gibt nur allein die einen Melodie. Film aus den 90ern. Mortal Kombat! Liu Kang, großartig. Raiden, Kano, Sub-Zero. Johnny Cage. Super. Herrlich. Liu Kang. Klasse. Es ist halt, mystische Fighter hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Und mit so komischen Spezialfähigkeiten wie Eis und so weiter. Und am Ende macht man eine spezielle Combo, die man eingeben muss. Und dann gibt es halt sogenannte Finisher Moves, wie zum Beispiel, dass irgendjemand. Erstmal ganz wichtig: sag es bitte in deiner tiefsten Stimme wie möglich. Sagt eine Stimme nämlich folgendes, wenn du jemanden verprügelt hast bei Mortal Kombat: Finish him. Genau. Und dann hast du, wie Stefan gerade richtig sagt, so, keine Ahnung, 5 Sekunden, 10 Sekunden Zeit, eine Tastenkombination einzugeben. Ja. Und dann wird auf brutalste Weise halt der Gegner auseinandergenommen. Entweder wird zerrissen, wird zersägt und je nachdem. Und je älter, oder besser gesagt, je mehr Mortal Kombat Games rausgekommen sind, desto kreativer und brutaler wurden die. Ja, aber wirklich, das sind ja Snuff-Filme inzwischen Witz gegen. Ja, es ist ja, boah. Die Team-Up-Finisher sind ja geil. Ja, ja, und es gibt dann auch in den neueren Teilen gab es dann auch Gastcharaktere, wie zum Beispiel das Alien aus den Alien-Filmen. Es gab den Terminator, es gab Rambo, es gab den, wie hieß er? Robocop, alles Mögliche. Conan der Barbar. Da gab es alle möglichen Auftritte, aber ich muss tatsächlich sagen, was Mortal Kombat angeht, bin ich Purist. Ich mag diese ganzen Crossover-Dinger überhaupt nicht. Also du bist mehr so für die älteren Teile. Ich muss aber eine Lanze brechen für Mortal Kombat vs. DC Universe, weil es war wirklich lustig. Die waren cool, das stimmt, ja. Da gab es auch nur einen davon, ja, das stimmt. Das Witzige war, die ganzen Finisher sind dieselben wie aus dem Vorgänger-Game. Nur halt mit den DC-Charakteren. Und halt ohne Blut. Bei den Helden waren es Heroic Brutalities. Oh ja, genau, Heroic Brutalities, richtig. Aber zum Beispiel, du hast gesehen, die von diesem Extra-Clown, das waren dieselben wie beim Joker. Ja, ja. Das war aber eine coole Idee damals, Mortal Kombat vs. DC Universe, das war ganz nice. Hatte sogar einen Story-Mode, der eigentlich ziemlich funny war. An den erinnere ich mich auch noch, das war ganz nett. Von den neueren Mortal Kombat habe ich keins gespielt, weil sie mich auch nicht interessiert. Ich bin nicht so der Fighting Game. Ich habe 9, 10 gespielt, den 11er jetzt habe ich ausgelassen und jetzt wieder den aktuellen habe ich zumindest hier. Das sogenannte Remake oder Reboot, was ja heißt ja nur Mortal Kombat. Ja, eigentlich, wenn du den Titel anguckst, heißt es Mortal 1 Kombat, ja. Mortal 1 Kombat, ja, Katastrophe, ja. Genau wie von Forstick, furchtbar. Ja, ja. Habt ihr, um mal weiterzugehen, habt ihr die Blaze Blues jemals gespielt, die bockschwer sein sollen, einfach nur? Blaze Blue habe ich irgendwann mal irgendeinen Teil angefangen, ja, aber habe es nicht lang gespielt. Ich habe nur einmal reingespielt. Auch nur reingespielt habe ich. Aber ich finde, die sind echt hübsch, diese 2D-animierten Sprites und so weiter, die sie da haben. Oder diese Anime-Fighter. Ja, aber gerade bei solchen Spielen ist die sind immer sackschwer. Ja, ja, aber da ist halt Millimeter-Combat ist die, da. Die haben halt jeder Pixel zählt. Knackig. Jeder Tastendruck muss auf die Millisekunde genau sitzen. Ja, da merkst du halt einfach wirklich, dass das für die Arcade gebaut wurde alles ursprünglich. Ja, ja, auch, das stimmt. Die sind wirklich cool, die sehen auch super aus, aber die sind halt echt, hör mir auf, sind die bockschwer. Also, wenn man die daheim spielt, es gibt ja die Möglichkeit, mit Controller zu spielen oder verrückte Menschen spielen sowas mit der Tastatur, aber am geilsten ist es einfach mit so einem Fighting-Stick. Ja. Die sind nicht billig, die Dinger, aber die lohnen sich, finde ich, wenn du so Fan davon sowas bist. Aber nur, wenn du wirklich bereit bist, also wenn du wirklich dich hinsetzt und sagst, ich will das Spiel jetzt wirklich lernen. Weil ansonsten bringt dir das Ding auch nicht viel. Richtig. Ich habe, was ich gespielt habe, war Persona 4 Arena. Witzigerweise ist Persona 4 Arena die Fortsetzung von Persona 4 tatsächlich. Es hat einen Story-Modus, wo die Story weitergeht in Arena. Echt? Weirderweise. Ja, ja, sehr strange. Es ist die Fortsetzung von Persona 4. Es ist so weird. Kommt unser mysteriöser, wortkarger Protagonist dann wieder zurück in den Sommerferien oder was? So in der Art, ja. Er ist einfach wieder da und er kann sogar reden. Er hat sogar eine Stimme. Er hat sprechen. Und man kämpft. Ja, ja, und man kämpft dann halt. Es ist extrem weird auf jeden Fall. Aber wenn wir bei Mortal Kombat reden, reden wir doch noch so ein, zwei Sätze ausführlicher auch über den ewigen Konkurrenten, Street Fighter. Da haben wir nämlich sind wir eben ein bisschen schnell drüber gegangen. Eigentlich Street Fighter und Tekken, das sind eigentlich die beliebtesten, kannst du sagen. Street Fighter ist Legende. Street Fighter ist der beliebteste. Tekken, also über Tekken reden wir danach bitte nochmal ausführlich, weil Tekken ist schuld daran, dass ich keine Spiele mehr spiele, dieser Natur. Tekken hat mich von den Bügeln weggebracht. Street Fighter habe ich, wie gesagt, nur den zweiten gespielt damals, der damals für das SNES rauskam. Mir wurde verboten, den dann irgendwann weiterzuspielen, weil ich so sauer war, dass ich denjenigen, der gegen mich gespielt hat, mit dem Controller gehauen habe. weil er Honda genommen hat und das Einzige, was er gemacht hat, ist und ich hatte keine Chance. Ja, dann nimmst du Ryu und schießt ihn die ganze Zeit mit dem Hadouken ab. Genau. Ja, ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert. Ich habe einfach nur Hadouken! Und hatte dann nach 5 Minuten... Dann hat es mit dem Haha schnell ein Ende. Ich war übrigens immer mehr der Ryu als der Ken-Typ. Ich habe immer Blanka genommen, weil ich den witzig fand, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist halt immer das ist so ein bisschen wie bei Mortal Kombat. Bist du der Sub-Zero oder der Scorpion-Typ? Oder ist es so, spielst du Ryu oder Ken? Naja, schon. Street Fighter gibt es tausende Varianten. Ich habe ich habe den zweiten gespielt und den fünften damals. Als er irgendwann mal günstig war, habe ich mit dem mal gesnackt. Ich habe überraschend viel diese Alpha-Serie gespielt, wo die Sprites schon so halb 3D gewesen sind. Oh, da gab es auch viele. Alpha 2, 2 Gold, ja, Zero, Alpha 3 Alpha, Strike, Alpha 3. Wie sie alle hießen. Das ist halt. Alpha, Anthology. Ja, die konnten die ja damals nicht auf die klassische Weise patchen, wenn irgendein Charakter halt unbalanciert war. Das heißt, sie haben dann einfach eine neue Edition rausgebracht. Halt noch irgendeinen Charakter mit reingeschmissen oder so, oder den Boss dann halt spielbar gemacht und haben gleichzeitig halt ein paar Charaktere dann genervt oder eben stärker gemacht, die zu schwach waren und haben das halt dem halt einen neuen Namen gegeben. Deshalb gibt es bei den Arcades hier Street Fighter 2 Turbo Tournament Edition und eben Alpha 3, Alpha 3 Strike, Alpha irgendwas. Ja, genau. Es war immer das Gleiche, aber es ist halt... So ist es halt gewesen, weil du damals halt auf den Automaten das nicht auf die klassische Weise patchen konntest. Kleiner Joke am Rande übrigens. Es gibt ja Street Fighter The Movie, der fantastisch ist, weil er so scheiße ist. Das ist so ein guter Trash-Film. Ist unglaublich geil. Und zu Street Fighter The Movie gibt es ein Game, das heißt Street Fighter The Movie The Game. Und da haben sie die Leute von dem Film reingescannt und du konntest dann sozusagen so wie mit, was man auch nicht erwähnt hat, Mortal Kombat Commander Schauspieler eingescannt, konntest du mit denen sozusagen kämpfen. Ja, das aber heißt, das Spiel war scheiße. Street Fighter The Movie The Game, das Spiel war furchtbar. Das war richtig scheiße. Das war absoluter Müll. Das war absoluter Müll. Aber wo wir gerade dabei sind, wenn wir über Street Fighter reden, da kommt man eigentlich auch nicht drum rum, um den Soundtrack zu reden. Der Soundtrack ist super. Der absolut legendärste Fighting-Game-Soundtrack, den es je gegeben hat. Ja. Das ist scheißegal, 100%. Ob Mortal Kombat halt bei Leuten beliebter ist, weil es halt nun mal wirklich sowas wie eine Story hat. Im Gegensatz zu den anderen Fighting-Games. Aber ja. Die Musik. Alter. Ich meine, ich mache das jetzt nicht nach. Super. Ja, ich hoffe, dass Stefan irgendwie dann beim Podcast im Hintergrund so ein bisschen was zwischendurch von Street Fighter dudeln lässt. Bestimmt. Aber, ja, wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, wir müssen das niemandem sagen. Mein Favorit ist aber Kens Theme noch vor Guiles Theme. Tatsächlich. Die Musik in den Dingern war immer sehr gut. Die Chiptunes waren einfach nur fantastisch. Ja, es war unglaublich. Legende. Absolut großartig. Next, absolut fantastisch. Für mich immer noch das Fighting Game Nummer 1, wenn ihr mich fragt. Kann ich verstehen. Es ist für mich kein anderes rangekommen. Es gibt für mich nur eine einzige Spielreihe, die damit gleich auf ist, aber da reden wir später drüber. Okay. Wenn wir schon dabei sind, Tekken. Ich habe trotzdem Tekken Strahl. Nur, ich habe nur. Ich glaube, dass ich Tekken nur so beliebt war, weil es der erste 3D-Fighter seiner Art gewesen ist. Welcher war das für die. War das der zweite für die PlayStation 1? Oder war das der dritte? Der dritte. Ich glaube, ich habe. Ja, ich hab Teil 3 für die PlayStation 1 gespielt. Aber ja, das war auch der 3. Moment, wo Tekken explodiert ist. Tekken 3. Ja, das, und war da, hoffnungslos da, unterlegen. Das ist halt so. Aber fand's unglaublich lustig, dass ich mit einem Bär kämpfen konnte und mit dem Känguru. Das fand ich unglaublich funny, ehrlich gesagt. Und es war das erste Fighting-Spiel, was einen richtig unfairen Charakter drin hatte, nämlich den kleinen Dinosaurier. Ja, aber der so klein wurde. Ja, du konntest sie mit der Hälfte deiner Attacken nicht treffen. Das war zum Kotzen. Ja, das war furchtbar. Aber Tekken hat ja auch so eine Art Story, die sich durch die Games durchzieht mit dem. Ja, aber die ist lange nicht so nett und schön erzählt wie die von Mortal Kombat. Das ist so eine: Kämpf mal 15 oder 16 Kämpfe, dann hast du die Story in ein paar Schnipsel-Sequenzen zusammen. Ja. Ja, und aber dann am Ende kämpfst du gegen Heihachi und fertig. Tekken für mich war immer so dieses Problem, das ich hatte. Alle Freunde, die wussten, dass ich gerne Fighting Games spiele, die haben halt Tekken bis zum Erbrechen gespielt. Ah, um dich besiegen zu können. Und dann kommt so dieses Prinzip: Hey Markus, du kannst doch Fighting Games spielen. Hier, nimm den Controller. Das ist das Neue. Tekken. Hast du nicht. Kennst du nicht. Spiel mal mit mir. Und dann machen sie denselben Move, den du gehasst hast in Street Fighter. Immer so diese Knieschlag nach unten, weil du dem kaum ausweichen konntest. Außer du würdest rechtzeitig springen, aber du kannst jemanden permanent am Boden halten. Das heißt, eigentlich kannst du den Controller in dem Moment weglegen, wenn er dich in der linken Ecke hat. Und er kickt dich einfach tot. Und du kommst nicht raus. Und da gibt es auch keinen Hadouken oder sonst irgendwas, um da drüber wegzukommen. Ja. Also du hast den Breakdancer und bist schneller. Ja, das hat aber mich es ist so gebrochen. Das ging so weit, dass wir in unserem Freundeskreis gesagt haben, mit Eddie wird nicht gespielt. Fucking Eddie, Alter. Ja, weil mit Eddie gewinnt jeder. Aber mit Eddie ist die einzige Chance, dagegen anzukommen. Und als sie mir das verboten haben, habe ich gesagt, okay, ich spiele mit euch nie wieder Fighting Games. Nie wieder. ihr könnt es vergessen. Weil wenn ich Fighting Games spiele, ich will die Finisher machen. Ich will die Techniken machen. Ich will nicht den Controller auf die Seite legen und warten, bis du lachend sagst, du Loser. Hast du mal wieder versagt, ne? Weil du mir den einzigen Charakter nimmst. Ja, weil ich dieselbe Kombo immer wieder gemacht habe. Ja, und dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich so ein richtig schlechtes Ding mit Tekken. Weil selbst im Solo-Modus war ich echt enttäuscht, was es dir an Story in Anführungszeichen bietet. Ja, es hat für seine Zeit, für Fighting Games, eine nette Geschichte erzählt, aber ich kann mich nur wiederholen, da war Mortal Kombat weit voraus. Und ich weiß nicht, wie es dieses Spiel geschafft hat, so weit. Ich sag ja, es ist dieser erste. Das war der erste krasse 3D-Fighter. Es war ja damals grafisch für seine Zeit unglaublich beeindruckend. Aber ich fand, dass es auch damals schon ein Spiel gab, was besser war, nämlich Soul Edge. Oh, yeah. Das sagt mir gar nichts. Ja, das ist quasi Soul Calibur 1. Das hieß damals nur Soul Edge. Ah, Soul Calibur. Das ist ja, Soul Calibur-Reihe. Wo du ja in der erste Teil davon hieß Soul Edge. Erstellen kannst. Ja. Oder konnte man das im ersten Teil auch schon? Ich dachte, das ging erst in den späteren, sich seinen eigenen Charakter erstellen. Nee, ich glaube, im ersten Teil hast du nur deine paar Kämpfer gehabt, dass du eben du hast, glaube ich, schon immer mit Tsurugi den Samurai gehabt, du hast Kilik mit seinem Stab gehabt. Und ich weiß gar nicht, wen du hast. Wie hieß der Irre in dem Sadomaso-Outfit? Ja, Voldo, genau. Und du hattest. Ja, Voldo. Ja, und den Maxi, den mit den Nunchucks, gab es bestimmt auch schon. Sufitia mit Schwert und Schild. Es gab ja einige Kämpfer, ja. Siegfried natürlich. Und die eine in ihrem komischen Outfit, deren Titten und Arsch immer größer wird pro Game. Ich bin mir nur nicht sicher, ob im ersten oder erst ab dem zweiten Teil es war, dass du die ganze Zeit diesen total dämlichen Hintergrundsprecher hattest, der immer diese bedeutungsschwangere Sachen sagt, ja. Binded by the Blade and for a false legacy untold. Und so, ja, ja, das war so. Ja. Es war die so herrlich. Fuck, lass mich kämpfen. Ich habe es geliebt. Es legt mich am Arsch. Ich will einfach nur kämpfen, lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, ich würde das Spiel ohne diese blöden Sprüche gar nicht spielen wollen. Die sind gut, die Games. Da kenne ich aber auch nur, also gespielt habe ich nur, ich glaube, das für die 360, wo entweder, du hattest ja zwei Versionen, du hattest die 360-Variante und die PlayStation 3-Variante und ich glaube, bei 360 war Yoda dabei und bei der PlayStation Darth Vader. Variante, ja. PlayStation war Darth Vader dabei und ich hatte halt die PlayStation. Ja, du konntest den anderen dann halt jeweils kaufen. Ja, und es war Soul Calibur. Und Soul Calibur war ja auch... Es war, das glaub, mit dem war, glaube ich, Soul Calibur 3 mit Darth Vader und Yoda. Ja, und welches war das mit Link? Ich glaube, das war der erste, Teil oder? Der zweite, den es nur auf den Gamecube gab. Das war Soul Calibur 2. Das kam halt auch für Xbox, Gamecube und PS2 raus. Und eben auf der Xbox hattest du witzigerweise Spawn. Ja, stimmt, ja, genau. Weißt du, so ein Comic-Held, den eigentlich, ich glaube, selbst in Amerika ist er, glaube ich, nicht besonders bekannt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ah, doch schon. Ja, aber nicht so bekannt. Also da hättest du auf jeden Fall jemand Berühmteres nehmen können. Auf der PlayStation hattest du Heihachi Mishima. Also, hey, wir müssen irgendeinen Fall, wir brauchen noch jemanden. Ja, aber der hat überhaupt keine Waffen. Egal. Hast Heihachi da drin, gegen die ganzen Schwertkämpfer. Das ist total dämlich. Ja, aber, ja, und der Gamecube, da hattest du halt in Lotto gewonnen, weil hattest du einfach fucking Link. Hattest du fucking Link, richtig, ja. Die Version gibt es übrigens auch in dem Online-Ding bei Nintendo. Der Gamecube-Variante für die Switch 2. Da kann man die Variante auch mal spielen. Nee, was sicher. Aber ich habe das geliebt mit Link. Du hast ja diese ganzen Charaktere, die ja voll vertont sind. Und dann, fine, I accept your challenge. Und dann kommt Link, hip! Hip, hip, ah! Okay. Es ist so gut. Stumme Heini kämpft. Und dann also. Immer, wenn die Siegespose kam, hast du ja normalerweise dieses just stay on the ground oder was auch immer die gesagt haben, ja? Oder is that all, ja, oder was auch immer. Und bei Link hast du nicht mehr, sit, say, ah! den habe ich gespielt gehabt, also nicht den, also den für die. Also den dann danach, das müsste so Calibur 3 oder 4 gewesen sein, ich weiß es gerade nicht. Mit, und 5 habe ich gespielt wegen Ezio. Ja, da war dann Ezio dabei, genau. Und der letzte war, glaube ich, der 6er, wo dann Ezio, Geralt von Riva dabei war. Ja, ja, genau, das war auch richtig weird. Und der hat sich hervorragend gespielt. Ach, ich habe ihn geliebt. Weil Ezio war in Soul Calibur so ein echter Techniker. Da musstest du die Kombos echt hart üben, damit du mit dem umgehen konntest. Der war echt schwer zu kontrollieren. Ja. Und dagegen hast du Geralt, da drückst du einfach so Dreieck, Dreieck, Dreieck. Dreieck, Viereck, Dreieck. Viereck, Viereck, Dreieck. Und du hast voll die geilen Korpus gemacht. Der war sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Ja, ja, total. Welche hast du gespielt, Markus? Ich habe nahezu alle von den Dingern gespielt. Ich habe sie nur selten besessen. Den einzigen, den ich noch besitze, ist der mit Geralt. Mein Lieblingscharakter also ist natürlich wenig überraschend mit Tsurugi, der Samurai. Na, okay. Bist halt, du hast sie meistens wieder aus der Videothek ausgeliehen, schätze ich mal. Ja, gehe ich auch mal von aus. Ja. Ja, mein Lieblingscharakter, okay, wen überrascht es, ist Sophia. Sophia? Sophitia. Ich glaube Sophia. Die mit Schwert, genau, die mit Schwert und Schild. Also die ist der Tank. Also nee, nicht Taki, die Ninja mit den Wobbelmöpsen. Nein, die mit Schwert und Schild. The Tank. Hallo, mein Kumpel hat extra immer Taki gespielt, weil die ja diesen hautengen Anzug hatte und wirklich... Alter, was haben die sich dabei eigentlich gedacht? So ein horny Japanese. Nicht, dass es mich als Teenager gestört hätte, nur so nebenbei, ja, aber... No, jetzt im Nachhinein gucke ich mir Taki so an, da denk so... Ihr alten, perversen Wichser. Also da gab es aber noch ein Spiele oder eine Spielereihe, die das auf die Spitze getrieben hat. Ja, genau darauf wollte ich nämlich gerade überleiten. Dankeschön, Markus. Die ihre eigene Physik-Engine für die Brüste hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war gleichzeitig, das ist auch gleichzeitig die Kampfspielreihe, die ich eben meinte, die ich fast auf Augenhöhe mit Street Fighter sehe, was den Spielspaß angeht. Und damit meine ich nicht die Brüste. Nein, ich verstehe es vom Spielspaß. Ja. Ich habe nur die PlayStation 1 Variante, ich glaube es war PlayStation 1, vor kurzem mal wieder gespielt. Das war PlayStation 1, ja. Und das war tatsächlich, da habe ich mich als Erwachsener echt fremd geschämt, weil jede Brust die eigene Physik-Engine gefühlt hatte. Ja. Die haben sich eigens bewegt. Aber das Spiel vom Fighting her, göttlich. Ja, das wurde Platz von Teil zu Teil immer besser. Und eingestiegen bin ich persönlich erst, weil mein Kumpel hatte halt die erste Xbox und darauf gab es ja Dead or Alive 3. Und ich hatte vorher von Dead or Alive noch nichts. Das kam danach. Weil das kam ja später im Konsolenzyklus, sonst hätten wir das bestimmt als erstes gehabt. Auf jeden Fall hatte er das mit als Starttitel sich geholt. Dann haben wir das die ganze Zeit gespielt und wir haben natürlich die ganze Zeit nur Brüste. Brüste. Was Teenager halt tun. Ja, logisch. Wie gesagt, wie alt waren wir? 14, 15, sowas? Das ist, wie konnten wir das nicht geil finden? Das ist, mitten in der Pubertät, natürlich fanden wir die Möpse großartig. Und dann hatte ich halt die PlayStation 2 und dafür gab es halt in Anführungszeichen nur Dead or Alive 2. Dann habe ich mir das dann natürlich gekauft und. Ich will es eigentlich gar nicht sagen. Aber dafür gibt's den Brüste-Regler. Echt? Ja, den gab es im ersten Teil auch schon. Da konntest du einstellen, wie hart die Möpse wackeln. Ja. Krass. Das konntest du seit Teil 1. Und du konntest aus verhältnismäßig gesehen, sie haben sich immer noch zu viel bewegt, aber verhältnismäßig gesehen normal bewegenden Brüsten. Also nur im Verhältnis gesehen. Wie gesagt, die haben immer noch, sind immer noch gesprungen wie Flummis. Oder Wackelpeter. Also wirklich, das ist halt so, als hättest du den schlimmsten Wackelpeter, machst du so ganz leichten Puster, so und dass sie denen nicht ins Gesicht gesprungen sind und du Schaden genommen hast, war alles. Aber versuchen wir mal ein bisschen von den Brüsten wegzukommen. Das war kein Problem, weil das erste Dead or Alive, was ich gespielt habe, war Beachvolleyball. Das war das einzige. Was? Das PlayStation 1, mit dem habe ich angefangen. Mit dem allerersten Dead or Alive. Das war ein interessantes Beachvolleyball-Game. Mehr sage ich nicht dazu. Um auch einen Satz zu Beachvolleyball zu sagen, es ist ein Spiel, das eigentlich nichts existieren dürfte, meiner Meinung nach. Ich habe es trotzdem genossen, als notgeiler Teenager, der ich war. Und ich würde mich auch heute nicht schämen, wenn ich es noch im Regal hätte. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ich hab's auch nicht mehr. Ja, ist, wie gesagt, ich schäme mich nicht dafür. Ich meine, ich war ein Teenager, warum hätte ich das nicht toll finden sollen? Du, ich kann es sehr gut verstehen. Ich schäme mich auch nicht zu sagen. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, dass Volleyball selbst, das Minispiel oder das Hauptspiel, wenn du so willst, eigentlich ist es ja so ein halber Dating-Simulator gewesen. Es hat auf jeden Fall besser funktioniert, als man denken würde. Es ist absolut keine Simulation gewesen, aber es hat vernünftig funktioniert. Das war das beste Volleyball-Game, was wir hatten zu dem Zeitpunkt. Nee, es gab also, noch eins. Kennst du Outlaw-Volleyball? Nee. Ich meine, wir schweifen gerade ab. Das hätte eigentlich in die Sports-Podcast gehört, aber ist jetzt egal. Schweifen wir kurz ab. Es gibt diese Outlaw-Sports, wo du diese ganzen Rüpel und Arschlöcher hattest. Da hast du eine Domina gehabt, ein Macho, der die ganze Zeit nur einen Tanga anhatte, der hieß El Suave. Und das ist total bescheuert, voller schwarzen Humor und noch dreckigeren Humor. Und davon gibt es eine Volleyball-Variante, das heißt Outlaw-Volleyball. Und das war nur großartig. Das hat so einen richtig frechen, ich glaube sogar auch auf Deutsch war der da, so einen Offsprecher gehabt, der auch nur die ganze Zeit schlechte Witze gemacht hat. Ich habe das Spiel geliebt. Okay. Und das gab es auch noch mit Golf, glaube ich, und noch ein paar anderen Sport, wie weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall das Outlaw-Volleyball und das Golf kenne ich noch. Aber egal, reden wir weiter über Fighting Games. Dead or Alive. Ich mochte Markus, was wolltest du sagen? ich wollte euch da nicht mehr unterbrechen. Nee, sag ruhig. Was nein, ich wollte tatsächlich auch nur sagen, ich fand es eigentlich für mich, auch wenn es jetzt eher in den Sport-Ding gepasst hätte, das geilste Volleyballspiel, was ich gespielt habe. Weil ja, ich habe mir das Spiel nicht zugelegt, weil ich Volleyball spielen wollte als Teenager. Ja, ich hatte eine Xbox, das Ding konnte ich für einen Zwickel dazu kaufen. Ich habe das nicht wegen Volleyball gekauft. Habe aber überdurchschnittlich viel Volleyball gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich die Spielmechanik wirklich mochte. Und weil es die beste Art und Weise war, das Geld zu verdienen. Ja. Das auch, ja. Ja. Aber wir sind ja nicht in Wirtschaftssimulatoren. Außer du hast nachts noch in der noch gegambelt im Casino. Nein, keiner verzockt Geld, nein. Doch, hallo? Ich habe da sehr viel Geld verzockt. Da kannst du dir keine Outfits leisten und als Teenager ist nichts wichtiger als neue Outfits. Ja, du hast doch immer noch so lange gespielt, bis du diesen Bikini hattest, der gar nichts mehr war. Außer noch Diamanten, nicht Diamanten Perlen auf den Nippeln. Nein, das die finde ich ja langweilig, das siehst du zu viel. Nein, das war. Ein bisschen muss der Kopf schon noch arbeiten. Darf ich dir den Trick verraten, wie sie alles behalten, was du denen schenken willst? Du schenkst es denen und verlässt sofort in der Nacht aber die Insel. Dadurch ist es bei der anderen dann in Inventar. Ja, gut, ich muss sagen, ich habe tatsächlich das Spiel nicht mehr. Ich habe es damals mit meiner Xbox mitverkauft. Und das weiß aber ich natürlich, weil für die Wissenschaft. Ja, aber bei den Dead or Alive Games warte ich jedes Mal, bis der Teil so ein Zwickel im PSN Store kostet und dann. Ja, der Dreier, der kam ja in Europa gar nicht raus. Ja, aber ist das Sechser gerade? Auf den ich warte? Der aktuellste Dead or Alive Teil, wenn wir mal zu Fighting Games zurückkommen, ist der Sechste, ja. Ja, und auf den warte ich gerade, dass der für einen Zwickel zu haben ist. Er ist seit 2019 erhältlich. Dead or Alive 6 ist bekannt dafür, die meisten kosmetischen DLCs zu haben. Weil wenn du alle extra Kostüme kaufen willst, gibst du mehrere hundert Euro aus. Das ist so der totale Wahnsinn in dem Ding. Und das hat der ganzen Reihe Dinge den Hals gebrochen. Ja, das hat so ein bisschen den Todesstoß verpasst. Ja. Leider, wir wollen Geld mit DLCs verdienen. Ach nein, bitte. Wenn wir aber zu anderen Fighting Games dann auch übergehen und mal von den Titten weggehen. Reden wir nochmal ganz kurz darüber, warum ich es eigentlich gut fand. Noch zwei Sätze, dann können wir weitergehen. Und noch der Lieblingschar, bitte. Ja, mein Lieblingschar war Yan Li, der Bruce Lee-Verschnitt. Ich habe bei Hitomi. Ja, verstehe ich, die ist auch cool. Die Deutsche, ja. aus dem Karate-Dojo. Die Deutsche aus dem Karate-Dojo. War auch super cooler Charakter gewesen. Und deiner Stefan? Kazumi. Kazumi kann eindeutig. Ich verstehen. Absoluter Fan-Favorite. Auch völlig verständlich. Aber warum mochte ich es? Es spielt sich unglaublich schnell. Die Kombos spielen sich so schön flüssig. Deshalb hasse ich Tekken. Tekken fühlt sich so abgehackt an, wenn du Dead or Alive gespielt hast. Es ist und ganz fürchterlich. Du hast einen Krampf. Du hast einen Krampf in der ganz Hand furchtbar. Im Vergleich zu Dead or Alive. Und spiel danach mal Dead or Alive. Ist es arcadiger und leichter? Vielleicht. Ja. Aber es spielt sich so viel angenehmer. Und gleichzeitig hast du aber auch die Kontermechanik, wenn jemand die ganze Zeit nur einen Knopf drückt, dann konterst du ihn halt die ganze Zeit und der kann da nichts mehr gegen dich tun. Richtig. Auch nice. Und wenn er die ganze Zeit kontert und du das merkst, dann wirfst du ihn halt. Mega gut. Ja. Also ist es, ich finde, zusammen mit Street Fighter ist es für mich mit das Kampfsystem, wo so easy to learn, hard to master. Ja, ich finde das total großartig. Also immer das gucken die Leute durch von bitte? Das war cool, wenn die Leute von Arena zu Arena kicken konnten. Ja, es war total geil. Da hast du auch diese Area, diesen Berg gehabt mit unendlich vielen Klippen. Ja. Ich fand es immer geil, durch Fenster zu kicken. Also dieses Kirchenfenster. Ja, ja. Ja, auch geil. Oh. Oder die Partikeleffekte damals schon. Der absolute Traum. Das Hochhaus runtergekickt. Das war auch nice. Ja, ich liebe es. Und dann kracht ja noch die Leuchtreklame mit runter. Oh, richtig gut. Ja, ja. Super cool. Wenn wir nochmal zu den anderen Fighting Games kommen. Es gibt übrigens auch nicht nur gute Fighting Games. Ich möchte mal ganz kurz ein richtig beschissenes Fighting Game ansprechen, was Bitte? Ich gespielt habe tatsächlich. Und zwar Star Wars Masters of Terrascasi. Es ist kompletter Müll. Es ist ein Star Wars Fighting Game, wo du unter anderem auch mit Mara Jade spielen kannst. Du spielst mit Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, Ardenlin, Boba Fett, einen Tusken Raider, einen Gamoran, Darth Vader, einem Stormtrooper, Princess Leia im Bikini, by the way, ja, und klar. Mara Jade und Jodo Kast. Absoluter Müll. Absoluter Schrott. Es gilt eins als der schlechtesten. Es gibt auch kein gutes Star Wars Fighting Game. Doch. Nein. Doch, das gibt es. Doch, witzigerweise ist es in dem Episode 3 Game für die PlayStation 2 versteckt. Aha. Da gibt es einen Modus, wo du ein Fighting Game machen kannst. Mit den Figuren aus Star Wars Episode 3 gegen dann fighten kannst. Der ist aber versteckt in diesem Game für die PlayStation 2, falls du dich an das Game erinnerst. Ja, ist aber auch das beste Star Wars Lizenzgame Episode 3 gewesen. Eins der besten, ja, das stimmt. Und das ist auch so ein Sidescore-Beat'em-up gewesen, nur so nebenbei. Nur halt eben mit Anakin und Obi-Wan. Und Alan das hat, und sich, hat sich hervorragend gesteuert. War ein gutes Lizenzspiel. Nur so als Geheimtipp nebenbei, wo Stefan es gerade erwähnt. Ja, und da gibt es einen versteckten Fighter. Witzigerweise gibt es den auch. So einen Fighter in, wie hieß es, in der PlayStation 2-Variante von Star Wars The Force Unleashed. Gibt es auch nochmal so einen Fighter. Allein, dass es eine PS2-Version von Force Unleashed gibt. Jede einzelne Variante ist eine andere Version des Games. Es gibt ja, glaube ich, gibt es nicht sogar eine für den DS? Oder vertue ich mich da? Es gibt eine für den DS. Ja, es gibt eine für den DS, für den Game Boy Advance, für die PSP, weißt doch damals, wo jedes Lizenzspiel für alles rausgekommen ist. Und das Beste ist, die Wii-Variante zählt als die beste Variante des Games. Das ist das Oberwitzige daran. Die Wii-Variante ist die beste Variante des Games. Hm. Es ist so funny. Aber das nur so nebenbei, aber das ist halt das beste Star Wars Game. Das ist das Star Wars Fighting Game. Was ich aber ansprechen wollte, die halt fantastisch sind, wo ich halt nur den dritten Teil gespielt habe, ist Budokai, Dragon Ball Z. Da haben wir ganz groß im Dragon Ball Podcast drüber gesprochen. Hört ihn euch an, ganz Leute, groß im weil, wenn, das, wenn euch das jetzt hier in dem Podcast zu kurz vorkommt. Ja. Ja, und ganz Dragon kurz, Ball Fighting Games haben Games natürlich eine total lange Tradition. Ja, extrem lang. Vor allem Xenoverse 2, was nicht sterben will. Warum sollte es? Es ist seit, wann gibt's das? Seit 2017 gibt's das. Und es wird immer noch mit neuen Content vollgestopft, ja. Immer noch, ja, ist so krass einfach nur. Ist sehr, sehr aber geil. Wie gesagt, die haben eine lange Tradition, schon lange vorher lange gehabt, lange. Aber da muss man aber sagen, dass vor der 3D-Ära die Fighter von Dragon Ball alle ziemlich müllig waren. Die waren nicht gut. Dann kam irgendwann Final Bout für die PlayStation 1 und das war okay. Das konnte man machen. Markus, hast du welche von den? Du hast welche gespielt gehabt, ne? Von den PlayStation 2 Fighting Games. Dein Bruder hatte die. Der war ja der noch größere Dragon Ball Fan. Der hat sie die sich gekauft und ich durfte ihn immer gerne gegen ihn als Trainingspuppe erhalten. Nur falls ihr den Podcast hört, darf ich nichts anderes sagen. Der hat das damals gehabt. Mein persönlicher Favorit ist übrigens Budokai 3. Meiner auch, weil das der erste ist, den ich gespielt habe. Und jetzt, was kam zuletzt raus? Sparking Zero, das war auch richtig gut. Sparking Zero, ja. Das war gut. Ich habe gehört, es ist so eine Love-Hate-Relationship zwischen den Ja, der Story-Mode ist von der Präsentation her Grütze, aber die Kämpfe selbst sind großartig. Es ist ja quasi Budokai Tenkaichi 4. Weil der Unterschied zwischen Budokai und Budokai Tenkaichi ist, Budokai ist noch quasi 2D, auch wenn die Figuren 3D animiert sind. Aber es ist trotzdem einfach von links nach rechts noch. Und die Tenkaichi-Spiele sind halt 3D-Fighter. Also in 3D-Arena-Fighter. Diesen 3D-Dingen konnte ich irgendwie immer nie was anfangen. Konnte ich vorher auch nicht, aber Sparky Zero hat mir irgendwie total viel Spaß gemacht. Nice, cool. Dann gibt es natürlich die Virtual Fighter, die sind auch beliebt ohne Ende, die existieren seit 1993. Die sind aber endlos anspruchsvoll. Ja, das stimmt. Der letzte, der erschienen ist, war der fünfte Teil. Ja, weil Virtua Fighter, da nimmst du dir ein oder zwei Charaktere und lernst die komplett auswendig. Wie ein Studium. Ja. Weil du da wirklich, in ganz großen Anführungszeichen wirklich, die Kampfkunst, die dein Charakter beherrscht, lernen musst. Du musst wissen, wenn der Charakter das macht, musst du so reagieren, sonst verlierst du. Punkt. Das war richtig krass. Aber wenn du das machst, dann war es geil. Hast du die auch mal gespielt, Markus? Nee. Die Virtual Fighter nicht. Wie schaut's aus mit den Naruto Games? Alle. Die Naruto Fighter Games. Alle. Ultimate Ninja Storms und so weiter. Oh, okay, cool. Alle. Einfach nur in Story Mode immer durchgeknallt. Mega. Okay. Ich wollte einfach die Story mal selbst nachspielen. Ja, das sind ja auch Arena Fighter, glaube ich. Ja. Sogar, manche haben sogar offene Welt, wo du durch die Gegend rennen kannst. Ich will mal auf die Sprünge, Markus. Es gab nur ein oder zwei, wo auch die Original-Anime-Musik mit drin war. Oh Gott, welche waren denn das? War das Ultimate Ninja Storm? War das der? Oder war das eins von diesen, also der erste Ninja Storm? Oder war es eins, oder war es dieses, Shippuden-Ding? Ich weiß noch, dass ich eins gespielt hatte, dann hast du in Konoha Gakure gestanden und da kam das. Ja, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Game das war. Ja, ist auch egal, aber es gibt nur das muss man halt vorher googeln, weil wenn ihr euch irgendeins holt, dann holt euch bitte das, wo auch der Anime-Soundtrack dabei ist. Das macht das Spiel eine Million Mal besser, als es sowieso schon ist. Weil inszenatorisch kannst du den Spielen nichts vorwerfen. Die Jutsus sehen alle großartig aus. Es spielt sich im Normalfall flüssig. Ja. Es gibt doch eins, wo du deinen eigenen Charakter erstellst. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Ja, das ist, glaube ich, das Boruto-Ding gewesen. Das ist das. Ich glaube, das ist auch das Boruto-Ding. Ja, das ist auch noch sehr wild. Das wird auch noch. Das soll als Spiel richtig gut sein, aber weil Boruto drauf stand, habe ich mich verweigert. Ich glaube, wie jeder richtige Naruto-Fan. Ich hasse Boruto. Ich hasse diesen. Ich sag's jetzt Ultimate nicht, aber Ninja Storm 4 war's. Danke. Ah, der war das. Ich hab's jetzt extra gegoogelt, es war Ultimate Ninja Storm 4. Man hat dich auch überhaupt nicht googeln gehört, alles gut. Es hat mich jetzt interessiert, das verwendet nämlich den originalen Anime-Musik. Es hätte dir auch keine Ruhe gelassen, ich verstehe das. Das, der ist auch ziemlich beliebt gewesen. Die sind alle ziemlich beliebt gewesen. Ja, aber wie gesagt, Naruto, das ist halt einfach nein. Ja, du hast schon Naruto, der schon um Fighting geht die ganze Zeit, also kannst du auch eigentlich ein super geiles Fighting-Game draus machen. Witzigerweise hat das One Piece, glaube ich, nicht gemacht, bin mir nicht sicher. Nee, One Piece hat heute kein nur so befriedigendes Spiel. Ja. Nein. Es gibt die Pirate-Warrior-Teile, die okay sind, wenn man eben auf die die sind Musou-Games. Wenn man auf Musou-Games steht, richtig. Da hast du zumindest dieses Gefühl, dass du mit den Strohhüten einfach die ganzen Marinesoldaten wegfegen kannst. Das ist nett. Dann gab es noch dieses World Seeker, wo die aber den Fehler gemacht haben, dass du erstmal nur Ruffy spielen konntest, das ganze Spiel lang. Aber ich fand World Seeker noch eines der besseren. Es ist besser, aber es ist halt schade, dass du erst mit dem DLC Zorro spielen konntest, was aber das beste Easter Egg hat von allen. Wenn du dann nämlich Zorro hattest, hattest du keine World Map mehr. Ja, hattest du keine Karte mehr. Weil Zorro ja keine Orientierung hat. Das heißt, Zorro war sich ständig verlaufen. Weißt du, in Universe, Zorro weiß nicht, wo er ist, also kannst du auf der Karte nicht gucken, wo du bist. Das ist schon so geil. Muss das aber sein. Es also, ist so dämlich, aber so genial. Das ist so ein Move, den würde ich mir viel öfter wünschen. Es ist schon ziemlich funny. Habt ihr die X-Men Fighting Games mal gesehen oder gespielt? Die Mutant Academy 1-2 Next Dimension? Nee, tatsächlich nicht. Wie ist der Vierer-Brawler auf dem GameCube? Dimensions? Ich glaube, Dimensions dürfte es gewesen sein, ja. Das habe ich mal gespielt. Next Dimensions gab es unter anderem für den GameCube und für die PlayStation 2. Ja, das habe ich mal gespielt. Das war ganz cool. Es sieht halt hässlich aus wie die Nacht, einfach nur, weißt du, die 3D-Modelle scheiße aussieht. Ja gut, von X-Men und Spider-Man und generell von Marvel gab es ja auch viele Fighting Games. Ja, es gibt sehr viele. Es gibt Marvel vs. Capcom. eines der absoluten beliebtesten Games aller Zeiten. Ja, ich glaube, wenn wir das sagen mit auch, Maximilian Dude, kriegt dann... Ich meine, wenn man bedenkt, dass eigentlich nur all die Charaktere zusammengeschmissen werden. Ich meine, die Street Fighter-Charaktere sind auch dabei, ja, aber... Ja, richtig. Wie ausbalanciert es sich am Ende des Tages spielt, obwohl du dann halt so Charaktere wie Dante von Devil May Cry mit dabei hast zum Beispiel oder Mega Man, ja. Funktioniert das überraschend gut. Da gab's, es gibt einen Streamer, der heißt Maximilian Dude, das ist sein absolutes Passion-Project. Der hat den zweiten Teil wiederbelebt und dem er sich irgendwie die Rechte dazu gesichert ist hat. Ist der dann, beste Fighting-Game-YouTuber, den es gibt. Ja, YouTuber-Streamer, richtig. Ja. Und der ist, als das neue angekündigt wurde, was jetzt dann rauskommt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein Marvel-Fighting-Game, dass man hat ihn, glaube ich, durch die Welt schreien hören. Ja, in der Sekunde, wo er den Entwickler gesehen hat, hast du schon unterm Tisch abspritzen sehen, ja. Ja, ja. Das war krass. Also, ich habe von dem Marvel vs. Capcom habe ich nur gesehen. Da habe ich echt gar keinen. Ich habe den Dreier mal gespielt, der war gut. Okay, gut, hast den Dreier mal gespielt. Dann gibt's noch Samurai Showdown. Die sollen auch so gut sein. Ich weiß nicht, ob die das... Aber klassisch SNK, oder? Dass du dich auch ein bisschen mehr reinfuchsen musst, als du im ersten Moment denken würdest. Aber die sind genial. Mhm. Okay. Markus, hast du die jemals gespielt? Nee, tatsächlich, die habe ich nicht gespielt. Ich bin leider bei den Fighting Games doch sehr stark auf der Mainstream-Schiene unterwegs gewesen. Ist mir aufgefallen, dass ich jetzt für den Carsten recherchiert habe. Ja, ich war überrascht, dass ich mehr gespielt habe, als ich dachte. Was ich immer schade fand, ist, dass es zu Guilty Gear, das war für mich immer irgendwie so, Guilty Gear war für mich irgendwie immer, die Sprites sehen so wunderschön aus, warum ist das so verschwendet? Warum sind die so verschwendet für nur diese Fighting Games? Guilty Gear kenne ich aber auch nur von sehen, das muss ich auch sagen. Ja, da fand ich die Sprites immer so hübsch, aber ich habe es auch nie gespielt. Das Sprite-Work davon, das ist brillant. Es ist so wunderschön, einfach nur. Da bin ich halt leider auch raus. weil ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt keins von den Dingern richtig gespielt. Ja, von so einem Spiel hätte ich gern einfach ein Pixel-JRPG, genau mit den Charakteren gehabt. Ja, Mann, da geht's mir auch. Aber wir hatten ja dann, welches war das? Grand Blue war das, ne? Grand Blue war das, Relink, ja, das... Genau. Was sich angeführt hat wie eine Filler-Episode in dem Anime. Ja, es war eine Filler-Episode vom Anime. Aber es war schon ein nettes Game. Ich habe den damals ein bisschen weniger Credit gegeben, als es eigentlich verdient hat. Aber das Kampfsystem war mir persönlich, vielleicht habe ich es auch nicht richtig gespielt, das kann man mir gerne ankreiden, aber zu stumpf. Also im Fantasy Relink, also ich rede jetzt nicht vom normalen Grand Blue, das habe ich nie richtig gespielt. Ja, ich habe Relink angemacht, habe den Drachen sprechen hören, habe es da ausgemacht und seitdem nicht mehr eingeschaltet. Ich glaube, du hättest schon Spaß damit gehabt, wenn du den Drachen ein bisschen ausbildest, aber es ist jetzt auch wurscht. Ist ja wurscht. Es gibt dann das ganz neue, was jetzt rausgekommen ist, ist 2XKO. Ein unglaublich dummer Name, also League of Legends Fighting Game. Soll nicht so gut sein, habe ich gehört. Es ist von Riot, die halt League of Legends gemacht haben und so weiter. Es soll nicht so gut sein, ist es mir egal. Ja, aber die ist sowieso die Zeit der klassischen Fighting Games, so abgesehen vom Mainstream eben von Mortal Kombat, Street Fighter und so weiter, die Zeit ist eigentlich vorbei. Ja. Es gibt so Überraschungshits wie das Marvel-Ding, was du gerade erwähnt hast, aber normalerweise ist die Zeit leider so ein bisschen vorbei, weil es ist halt, weil die Arcades lange nicht mehr so groß sind wie früher. Dementsprechend hast du nur noch die Platzhirsche eben. Wie schaut's aus mit Super Smash Bros.? Ich hasse diese Games mit einer Passion. Finde ich persönlich sehr schade, weil ich persönlich, vor allem Melee, den Gamecube-Teil, habe ich mit meinem damaligen besten Kumpel ohne fucking Ende gespielt. Und allerspätestens... Brawl und Melee sind, glaube ich, die beliebtesten, glaube ich. Bitte? Brawl und Melee sind, glaube ich, die beliebtesten Teile. Melee ist der mit Abstand beliebteste Teil. Melee ist der beliebteste Teil. Ja, dann okay. Brawl ist so beliebt, weil da so ein Singleplayer-Modus dabei war, der halt voll die krassen Zwischensequenzen hatte. Subraum-Missionär oder so hieß das. Auf jeden Fall, wir haben das bis zur kalten Vergasung gespielt und als wir dann auch noch Roy und Marv, die man damals als Europäer noch gar nicht kannte, freigeschaltet haben, dann sind die Fetzen geflogen, Alter. Und der kleine Junge aus Mathe 3. Ja, das ist ja hier Ness, ja. Ja, NES, ja. Markus, hast du ein Smash gespielt jemals? Leider ja. Ich bin hier alleine auf weiter Flur. Es kam für mich wieder mal zu spät und das war das noch schlimmere Verhältnis zu dem, was die Leute mit mir mit Tekken abgezogen haben. Ich hatte ja nie eine Nintendo-Konsole. Und dann wurde ich immer eingeladen zu, hey, lass uns einen Prügelabend machen. Und ich war halt der Punching Ball. Und dann fühlt sich das nicht geil an. Nein, ich möchte das jetzt mal, weil Markus jetzt zweimal diese Scheiße durchmachen muss. Ich hasse diese Menschen, die sich darüber profilieren, Noobs platt machen zu müssen. Ja. Weil als Beispiel, du hast deine Freundin und die möchte halt das auch mal mit ausprobieren. Dann machst du mit ihr Smash an zum Beispiel, weil ihr jetzt genug Mario Kart gespielt habt. Und dann vernichtest du sie natürlich. Und um zu zeigen, was für mikroskopisch kleinen Pimmel du hast, stampfst du sie einfach in den Boden. Du bist Pummeluff, ich zeig dir, was ich mit Pummeluff mache. Anstatt dich da hinzustellen und zu sagen, nimm den Charakter, den du möchtest. Okay, Pummeluff, cool. Pummeluff kann als besonderes dies, das und jenes. Hier, guck, und du erklärst in aller Seelenruhe das Spiel. Und du hältst dich so lange zurück, bis du merkst, dass du ein paar Stocks gegen dich macht. Und dann spielst du wieder ein bisschen besser. Einfach, dass es ausgeglichen bleibt. Du kannst ja immer gucken, dass du am Ende gewinnst, wenn dir das so unglaublich wichtig ist. Aber lass dein Gegenüber doch nicht einfach im Staub liegen. Ich muss sagen, bei Smash Brothers konnte ich es ja noch verstehen. Ich war halt einfach der Einzige, der keine Konsole hatte. Ja, kackegal, aber dann nicht aus dir den Punching Ball machen. Ich hasse solche Leute. Wenn du halt dann in deinem Freundeskreis ein Turnier hast, bist du halt automatisch Letzter, weil du es einfach nicht kannst. Letzter werden ist eine Sache, aber den Noob zu verprügeln ist eine andere Sache. Ja, aber es ist halt ja, safe, die Punktezähler hochtreiben. Genau, also ich muss sagen, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, weil ich es so immer erfahren habe. Weil der Punktezähler geht ja nach oben. Mit jedem Kill, den du machst. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mit jedem Hit, den du machst, glaube ich. Bei Smash Brothers ist es ja so, nicht wie bei allen anderen Prüglern oder bei den meisten anderen Prüglern, dass du die Lebensleiste vom Gegner runterprügelst, sondern du jagst Prozente von ihm hoch und je mehr Prozente er hat, desto leichter kannst du ihn fliegen, hoch und weit fliegen lassen. Ziel ist es, ihn von der Stage runterfliegen zu lassen. Oder ihn mit einem harten Treffer, einen Smash-Angriff zu treffen, dass er halt dann direkt rausfliegt. Und wie gesagt, je höher die Prozentzahl ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er weit weg ins Ausfliegt. Und wer halt als erster genug Punkte gesammelt hat, mit dem Gegner rausfliegen, du kannst das mit Zeit machen oder du kannst das mit Leben machen. Und der gewinnt dann halt, the last man standing, wenn du so willst. Ja. Wie gesagt, also ich mag Smash Bros. Nicht, ich konnte mit Smash Bros. Noch nie was anfangen. Ich wurde damals auch immer niedergeprügelt in dem Ding in der N64-Zeit damals noch. Ich sag ja, ich hasse solche Leute. Halt, ja, und ich fand das einfach zu verwirrend, zu schnell und zu einfach zu viel auf einmal und ich fand's halt einfach, ich finde das ein Kackspiel, ich mag's absolut nicht. Habt ihr die furchtbaren Digimon Games gespielt? Rumble Arena 1 und 2? Rumble Arena sind Klassiker, Digga. Das sind richtige Klassiker. Ich liebe sie. Echt? Oh, ich habe nur gehört, das sind Nein, es sind eigentlich fürchterliche Fighting Games. Aber die Digimon sind so schön gemacht. Die Digimon sind so schön gemacht und die Digitation und wie alles gemacht ist, dass du verzeihst, dass der Prügler an sich Schrott ist. Es ist ein solid gutes Digimon-Spiel. Nein, eigentlich nicht. Es ist total unbalanciert. Es gab Digimon, die so viel stärker waren als die anderen. Es war schrecklich. Genauso aber, wie Digimon sein soll. Ja. Hatte aber den Vorteil, durch das, dass mein Bruder nicht so gut war, habe ich ihm gesagt, du nimm das und das Digimon, die sind richtig gut. Und dann hat man auch auf Augenhöhe kämpfen können. Ja, ja. Mm. Aber wie gesagt, die Rumble Arenas, als Digimon-Fan hast du dem wirklich was abgewinnen können. Ganz klar. Ja. Aber das ist halt so, mein als Herz würdest du einen Anime-Hasser sagen, spiel mal Naruto Ultimate Ninja Storm. Das ist halt so... Der wird auch denken, was ist das denn für ein Kack-Game? Ja, das ist halt so, ist doch logisch. Aber als Digimon-Fan ist Rumble Arena echt cool, weil der Fanservice da drin, der ist schon richtig geil. Was ich gern gespielt habe, ist die beiden Injustice-Games, aber nur wegen der Story. Da habe ich nur den ersten gespielt. Die waren saugut. Beide sind, die folgen den Comics. Ja, ich weiß. Injustice-Comics. Absolut. Mit dem bösen Superman. So gut. Oh ja, die sind so gut gemacht. Die sind von den, ich weiß gar nicht, von wem die waren. Von den Mortal Kombat-Machern, glaube ich, von Midway. Von den Kombat-Machern, richtig? Ja, von den Kombat-Machern. Die waren richtig cool. Und in dem zweiten Teil hattest du sogar im DLC, konntest du mit Ronan spielen. Also mit Ronan, dem letzten der Turtles. Das war sehr geil. ich glaube, Raphael oder so war das. Nein, nicht Lancelot. Aber ist eigentlich voll der harte Spoiler gerade zum Comic. Ja, schon, aber den konntest du halt spielen. Das war halt ziemlich cool. Ist halt, auch wenn wir gerade indirekt das Ende gespoilert haben, absolute Empfehlung der Comic. Last Ronin heißt der. Das ist einer der besten Comics, die es für mich so gibt im Gritty-Bereich. Und auch Turtles, das ist so gut, so emotional, so gut geschrieben. Das Ding ist so gut. Bester Turtles-Comic, meiner Meinung. Also, wie gesagt, die Injustice-Teile sind sehr, sehr geil. Die habe ich echt gern gespielt. Da habe ich wirklich alles gemacht. Du konntest im zweiten Teil so Outfits freischalten. Mein Batman sah irgendwann aus wie ein Clown. Das war lustig. War ein super geiles Game. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gern gespielt. Aber eigentlich nur wegen der Story, weil die Story so gut war. Nur deswegen habe ich es gespielt gehabt. Und um auszugleichen, dass Aquaman damals nicht den besten Ruf hatte, war er der stärkste Charakter im Game. Das war auch ziemlich nice, als du Aquaman hattest, du so eine. Der, ich glaube, der Endmove war, du hast alles unter Wasser gesetzt und hast den Gegner dann mit einem Hai durch die Gegend gefetzt. Das war ziemlich cool. Der hatte unglaublich Reichweite gehabt, der war unglaublich stark, der war der stärkste Charakter eigentlich. Aber damals mochte keiner Aquaman, also hat keiner mit dem gespielt, weil alle wollten ja nur Batman oder Superman. Ja, weil halt die. Weil diese dämliche, bescheuerte Serie halt die Reputation von Aquaman in den Boden gezogen hat, was dumm war. Aber dennoch, beide Games absolut fantastisch, kann ich auch nur jedem empfehlen. Was wir übrigens vergessen haben zu erwähnen, ist eigentlich einer der ersten Sportkampf-Games, Punch-Out. Habt ihr jemals Punch-Out gespielt? Punch-Out, bitte, ja? Mike Tyson's Punch-Out, sorry, ja, richtig. Habe ich gespielt, als NES-Modul hier liegen, um mal wieder ein bisschen zu flexen. Auf jeden Fall habe ich es aber mehr tatsächlich auf der Switch im Online-Profil gespielt. Und es ist gut. Okay. Sind halt so Reaktionstests, aber gute Reaktionstests. Mit geiler Musik. Ja, schon. Ja. Von den ganzen, also halt Kampfsportspielen gibt's ja, keine Ahnung, tausend Sachen. Fight Night, Boxing, Rocky. Fight Night war richtig gut. Ganz anderes Zeug. Fight Night Champion war von EA damals noch. Das letzte war Fight Night Champion. Fight Night 4 habe ich viel gespielt. Das war richtig gut. Das gab 2011 aus. Ja, das gab's noch. Diese ganzen Boxing-Games waren ganz geil. Markus, fällt dir noch eins da ein, was du noch gerne erwähnen möchtest? Oh, ich überlege gerade. Was dich noch so mitgenommen hat von den Fighting Games her. Death Jam haben wir schon ausführlich gesprochen gehabt im letzten Cast. Ja, über Wrestling haben wir schon im Sport. Über Wrestling Cast haben wir auch schon. Richtig, das war ja Sport. Sehr gut gesprochen. Wenn man so noch, also halt, wenn du halt über diese ganze Liste so schaust, es gibt halt für jeden Anime und unter der Sonne gibt es vermutlich einen. Ja, darum möchte ich jetzt auf die gar nicht eingehen, weil du kannst halt, ja. Als Honorable Mention halt noch die Demon Slayer-Spiel erwähnen, hier Hero Kami Chronicles oder wie es hieß. Ach, die My Hero Games waren auch nicht übel. Ja. Da kommst du halt schnell und kurz durch die Story durch bei den My Hero. Da geht es halt nur darum, ob die Attacken gut inszeniert sind und das sind sie ja meistens. Ja. Aber einen ganz großen Bogen um das Jujutsu Kaisen-Spiel machen. Das war richtig scheiße. Ja, das habe ich auch gehört. Cursed Clash, so wie es die Leute nennen, Cursed Game. Ja, ja. Es gibt ja auch es steht schon JoJo's Bizarre Adventure, gibt es mehrere Dinge. J-Stars Victory, VS zum Beispiel. Ja, oder von Fist of the North Star, es gibt so viele. Erinnert euch noch an Jump Force? Das war furchtbar. Boah, war das schlecht. Boah, es ist. Es hätte viel werden können und es hat nicht 1% seines Potenzials genutzt. Du hast so arschviele Charaktere, die einfach nur in ekelhaft 3D reingescannt wurden. Es ist so die widerlich. Die Figur war schön, die man bei der Collectors hätte mit dazu kaufen können. Das ist, um mal was Positives zu sagen. Ich habe nur das Killer Kill Game gespielt, das war ganz nice. Weil ich fand den Anime lustig, also habe ich mir gedacht, komm, das Game ist kosten 5, warum nicht? Es gibt noch ein Pokémon-Fighting-Game, das Pokémon-Tournament. Pokken. Oh, Pokken, richtig. Pokken-Tournament. Das ist halt auch ein Fighting-Game mit Pokémon. Das soll das meines Wissens, ich habe es nicht gespielt, aber es soll eigentlich ganz gut sein. Soll ganz nett sein, ja. Aber es hat halt dafür, dass du halt keine Ahnung, wie viel 100 Pokémon hast, sind halt so 20 spielbare Charaktere echt ein bisschen peinlich. Mir fehlt noch eins mit Yu-Gi-Oh!, ehrlich gesagt, muss ich mit Karten bewerfen. Nein, das ist zu gruselig, das würde bei uns indiziert werden. Ja, stimmt, ja, da kannst du dich mit den Karten schneiden. Obwohl, so Yugi als Gastcharakter wäre schon ziemlich funny, gebe ich zu. Nee, dann brauchst du wieder irgendwelche grausamen Spiele der Schatten. Hast du die Yugi-Mod von gesehen, die jemand bei Dragon Ball FighterZ reingemacht hat? Ja, hab ich gesehen. Alter, sah das gut aus. Sowas will ich haben. Das war schon. Kennst du den Clip, ja. Markus? Nee. Schicke ich dir gleich, wenn wir hier durch sind. Ja, ja, das war, ich glaube, das war derselbe Typ, der aus Mortal Kombat, wo der die Prinzessin da reingemacht hat aus Disney. Das war schon ziemlich funny. Wenn man auch so, es gibt ja auch von Marvel vs. Capcom-Reihe, dann gibt's XCOM B Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Clash of the Heroes. Oder um es kurz zu machen, Street Fighter Charaktere haben eigentlich schon gegen jeden gekämpft. Ja, ja, so gut wie sogar gegen das ist so nische, Sekotatsu oder so ähnlich, wie das heißt. Mhm. Da gab es auch eins gegen Street Fighter. Also richtig weirde Figuren, die nur in Japan bekannt sind. Gab es damals nur für die Wii, das weiß ich nicht. Nur um es kurz gesagt zu haben, es gab ja Street Fighter Cross Tekken, aber Tekken Cross Street Fighter ist nie zustande gekommen. Ja. was übrigens auch grauenhaft war PlayStation All Battle Rumble Royal. Das habe ich durchgespielt, jeden einzelne Figur. Du meinst das, was sie Smash Brothers entgegenstellen wollten? Ja, richtig. Was aber kein Mensch haben wollte, was absoluter Mist war. Ja, gab es da nicht aber auch von Warner Brothers jetzt irgendein Spiel vor ein paar Jahren, was total gehypt war, weil Shaggy mit drin war? Tun irgendwas, aber das haben sie wieder eingestampft. Ey, Multiverse hieß es, das haben sie wieder eingestampft. Genau. Erst haben sie es vermarktet, weil die ganze Lizenzen zu halten, für das Spiel ein Albtraum ist. Naja, wir überarbeiten es und dann kamst du wieder raus und sagst, wir stellen es ein. Danke. Sehr schön. Das war zu der Zeit, wo die ganzen Shaggy-Memes groß waren. Ja, ja, das war super. Dissidia, Markus, erinnerst du dich noch? Ja. Der erste Teil und der zweite und witzigerweise auch der dritte. Zwischensequenzen, hui, Spiel, pfui. Ja, die waren schön. Es war ein schöner Film. Ich finde die alle drei scheiße. Ich bin kein Fan von Dissidia. Aber du hast ja gefragt, ob es noch Fighting Games gibt, die ich erwähnen will. Ja. Das gehört nicht dazu. Ich verstehe. Dann gibt es noch Dungeon Fighter Duel. Das ist halt auch so ein Fighting Game von Arc System. Ist halt auch wieder mit 2D-Sprites. Ist ganz nett. Ich glaube, du musst jetzt nicht mehr jedes einzelne Franchise durchgehen. Ich glaube, wir haben über das Wichtigste gesprochen. Und wenn dir Markus auch nichts mehr einfällt, dann... Ich überlege gerade, aber ist das für mich gar nicht so ein Fighting-Game, irgend so eins, das ich mit meinem Bruder immer gespielt habe, wo du halt dann in der Rolle warst von entweder warst du King Kong oder hast dann irgendein riesen Monster übernommen und hast dann dabei die halbe Stadt. King of Monsters? Kann sein, ja. King of Monsters war. Ja, das war King of Monsters. Das war geil. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Nee, King of the Monsters, das ist halt, was diesen Trash-Movie-Vibe auch hat. Ja, genau, richtig. War of the Monsters! Genau, ja, ja, genau, richtig. Richtig. Ja, bescheuert. Das Ding. Da hast du Geon gehabt, so ein Godzilla-like, Wus, ein King Kong-like. Ja, ja, das kenne ich. Das war auf die allerpositivste Weise trashig, ja. Ja, und da gab es auch einen beschissenen Film dazu. Mit Dwayne Rock Johnson in der Hauptrolle. grauenhaft. Hat der das Monster gespielt? Ziemlich cool. Es gibt. Leider nicht. Es gibt noch Godzilla Fighting Games, was ich ziemlich witzig finde, aber die funktionieren, glaube ich, genauso. Das einzig Gute an den Spielen ist, dass du auf Knopfdruck Godzilla seinen Schrei machen lassen kannst. Ja, es ist ein Zitat von Henry Ernst, Gott hab ihn selig, in einem seiner Testchecks gewesen. Das war auch so ein... So nee, gar nicht wahr, das ist, war zwar im Testcheck, das hat aber, glaube ich, Kai Schmidt gesagt gehabt. Aber ist auch egal. Ja, von den ganzen, wie gesagt, wir haben, also ich habe mehr Fighting Games gespielt, als ich eigentlich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Feudal Joe gehört nicht dazu, das ist kein Fighting Game. Das ist mehr so ein Prügler. Beat 'em up. Dennoch, ich kann wirklich nur sagen, von den ganzen Fighting Games persönlich, ich am liebsten habe ich tatsächlich Street Fighter. Das sind, glaube ich, irgendwie meine Favorites, wenn ich so. Street wenn ich so eingrenzen müsste, würde ich wirklich sagen, Favorite. Ja, ist auch bei mir so. Es kommt darauf an, wann du mich fragst, sage ich entweder Street Fighter, Dead or Alive oder Smash. Oh, ja, genau. Street Fighter, DOA oder irgendein x-beliebiges Anime-Fighting Game. Und eine Stufe darunter eben noch Mortal Kombat und Soul Calibur. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Wir haben genug über Fighting Games geredet. Wir haben uns genug auf die Fresse gehauen. Wir sind schon, unsere Hände tun schon weh, unsere Nasen sind blutig. Ja, wir haben wieder eine Stunde geschafft. Ich bin stolz auf uns. Es ist, also, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel über Fighting Games reden können. Ja, wir spielen halt aber auch schon ein, zwei Tage, Stefan. Wir spielen zu viel. Da kommt halt ein bisschen was zusammen über die Zeit. Wir spielen seit über 30 Jahren Videospieler. Also okay. Ich spiele erst seit gestern. Nicht sogar noch länger. Vorher habe ich nur gekauft und gesammelt. Ja, so, stimmt. Ja, ich spiele ja auch erst seit 2 Jahren. Hast ja recht. Oder 3 Jahren. Ich bin nicht der Einzige, der über all die Jahre immer Spiele durchgespielt hat. Herrlich. Ja. Genau. Dann danke ich euch, Freunde, dass ihr mit mir über Fighting Games geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Hervorragend. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn ihr euch auf die Fresse hauen wollt, dann lieber digital. Das macht wenigstens nicht so sehr Aua. Macht's gut. Bis dann.